ein Blümchen traurig und bleich. Der Winter zieht fort, der Frühling weht, bleich Blümchen bleibt immer so bleich. Bleich Blümchen bleibt immer so bleich. Die bleiche Blume schaut wie eine kranke Braut. Die bleiche Blume schaut wie eine kranke Braut. Zu mir bleich Blümchen leise spricht, die Brüderchen pflücke, pflücke mich. Zum Blümchen sprech ich, das tu ich nicht, ich pflücke nimmer mehr dich, ich pflücke nimmer mehr dich. Ich such mit Mühe und Not die Blume purpurrot, ich such mit Mühe und Not die Blume purpurrot. Bleich Blümchen spricht, such hin, such her, bis an deinen kühlen, kühlen Tod. Du suchst umsonst, findst nimmer mehr die Blume purpurrot, die Blume purpurrot. Mich aber pflücken tu, ich bin so krank wie du. Mich aber pflücken tu, ich bin so krank wie du. So lispelt bleich Blümchen und bittet zier, da zag ich und pflückt es schnell. Plötzlich blutet mein Herz nicht mehr, mein Inneres.